Ihr Leben war die Showbühne. Mehr als 60 Jahre lang standen Alice und Ellen Kessler weltweit im Scheinwerferlicht. Inzwischen lassen es die beiden Schwestern ruhiger angehen. Tanzend auf einer Bühne werde man sie nicht mehr sehen, sagen sie der deutschen Presseagentur. Sie feierten am 20.08. im Kreise enger Freunde, nämlich ihren 85. Geburtstag. 2016 traten die Kesslers noch in dem Musical Ich war noch niemals in New York auf. Das ist übrigens ein Musical mit den Liedern von Udo Jürgens, der sie geschrieben hat und die man dann zusammen wie ein bisschen wie diese ABBA-Geschichte auch zusammengepuzzelt hat zu einer ganz verrückten Reise nach New York und zurück. Ich habe dieses Musical in Hamburg derzeit gesehen und da traten auch noch sehr interessante und deutsche Altschauspieler mit auf. Sehr, sehr witzig für uns zu sehen, dass es da noch mal etwas ganz Neues gibt und das lange, lange in Hamburg gelaufen ist, dieses Musical. Die Veranstalter wollten die Schwestern aber auch immer tanzen sehen. Das machen wir nicht mehr. Irgendwann sei es genug. Die Zwillinge haben ohnehin so viel erlebt, dass sie ganz gelassen einen Gang runterschalten können, so sagt jedenfalls die Schreiberin dieses Artikels. Ob in New York, Las Vegas, Sydney, Hongkong, Monte Carlo oder Rom, Alice und Ellen Kessler haben überall für Furore gesorgt, und zwar mit ihren schönen langen Beinen, diese sächsischen Mädels. Wir hatten ein sehr abwechslungsreiches Leben, das Schicksal hat es immer gut mit ihnen gemeint, so sagten sie in einem Telefoninterview mit der, wie gesagt, Schreiberin dieses Artikels. Sie leben nicht in der Vergangenheit und das war jetzt Ellen, aber die Alice ist der gleichen Meinung. Also beide sprechen hier über ihr Leben. Und wenn sie nicht nur in Erinnerungen schwelgen, obwohl sie das natürlich auch tun, sie werden natürlich danach immer gefragt. Und dann erzählen sie natürlich von der Zeit, als sie als Teenager entdeckt worden waren. Und der Rest habe sich dann einfach so ergeben. Sie waren nämlich, gehörten zu dem Kinderballett der Leipziger Oper und schafften die Aufnahme in die Operntanzschule. 1952 im Alter von 16 sind sie in den Westen geflohen und kamen dort in Düsseldorf an. Um da dann unabhängig zu bleiben, tanzten sie in einem Revue-Theater. Und diese hübschen jungen Frauen wurden vom Lido in Paris engagiert auf die Champs-Élysées. Die internationale Karriere nahm damit natürlich ihren Lauf. Übrigens auch Marlene Scharell, eine andere deutsche Sängerin, hat im Lido Großkarriere gemacht. Das ist vor vielen Jahren gewesen. Ja, anfangs hätten sie immer mal antideutsche Sprüche gehört, aber das haben sie einfach über sich ergehen lassen und man hat dann das Leben auch so international weitergeführt. In Rom, wo die Kesslers jahrzehntelang eine Wohnung hatten, waren sie genauso gefragt wie in New York und Las Vegas. Mit Italien verbindet sie besonders eine Liebe. Da waren wir bekannt wie zwei bunte Hunde. Die Italiener lieben natürlich auch deutsche Mädels, und zwar die Blonden besonders. In den USA traten sie auf mit Fred Astaire, Frank Sinatra, Harry Belafonte, trafen auf Muhammad Ali, Sammy Davis Jr. und die Jackson 5. Die Stars sind immer freundlich und kollegial aufgenommen worden. Auch das Angebot, mit Elvis Presley einen Film zu drehen, sagten sie allerdings ab aus Amerika. Die Idee, dass man dann auf Musikfilme festgelegt worden sei, das sei ihnen dann doch nichts Interessantes gewesen. Im Lido in Paris hätten sie aber Presley getroffen. Und einen sehr komplizierten Eindruck habe auf sie gemacht. Naja, also Presley war wahrscheinlich auch nicht immer hinter den Kulissen, so wie er vor den Kulissen war. Die Schwestern freuten sich, dass sie so viel erlebt haben. Und zwar besonders mit dieser Karriere, die in den 50er Jahren startete. Und dann später auch im Fernsehen noch sehr beliebt, 20 Millionen Zuschauern gegenüberstanden sozusagen. Helene Fischer ist enorm und die finden sie also ganz, ganz toll als aktuellen Künstler. Aber wie gesagt, Alice und Ellen haben zusammen natürlich viel, viel erlebt. Sie verbringen ihre Zeit gemeinsam und seit 1986 leben die Schwestern, die beide nie geheiratet haben, in einem Haus im Münchner Promi-Vorort Grünwald. Jede hat dort ihren eigenen Bereich durch eine Schiebetür getrennt. Eine Schwester kocht, die andere macht derweil Übungen. Am nächsten Tag wechseln sie sich ab. Also ein sehr eingespieltes Duo, schon seit vielen, vielen Jahren. Und wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute weiterhin nach diesem schönen 85. Jubiläum. Ja, und jetzt möchte ich Ihnen noch andere nennen, die ich hier für Sie gefunden habe, beziehungsweise unsere Kollegin Renate Schauer. Und da geht es zum Beispiel um Freddie Quinn. Freddie Quinn, der Sänger der Matrosenlieder, dafür wurde er auf jeden Fall bekannt. La Guitarra Brasiliana lief bei uns im Haus auch viele Male. Freddie wurde 1931 als Sohn des Kaufmanns Johann Quinn, der irischer Abstammung war, und der österreichischen Journalistin Edith Needle geboren. Und sein Vater ist in die Vereinigten Staaten gezogen. Quinn besuchte zunächst die Grundschule in Morgantown, West Virginia, lernte das Bugle, eine Clarion zu spielen, und Englisch wurde ihm zur zweiten Muttersprache. Als seine Mutter das Sorgerecht erhielt, kam er dann nach Wien und wurde dort in Wien natürlich dann durch 15 Jahre lang ein Sohn von einem Stiefvater, und diesen Namen Quinn wollte er aber dann doch wieder annehmen und hat ihn natürlich auch als Künstlername immer weitergeführt. Während des Zweiten Weltkriegs kam er wieder Kinderlandverschickung nach Ungarn, wo er das Kriegsende erlebte, und auf der Flucht vor der Roten Armee traf er bei Pilsen auf amerikanische Streitkräfte. Denen konnte er erklären, dass er natürlich Amerikaner war, aber das fand sich natürlich sofort, dass er dann wieder zurück nach Deutschland geschickt wurde. Also insgesamt blieb er dann eher in Europa. In den Bars der Stadt Sidi Bei Abbes spielte er auf seiner Gitarre vor dem Ort der stationierten Fremdenlegionären, von denen damals die Mehrheit aus dem deutschsprachigen Raum stammte, seine Lieder über Sehnsucht und Heimweh. Er wurde übrigens im Zirkus ausgebildet, wo er als Kapellmeister und Akrobat arbeitete. Er schlug sich auch als Saxophonspieler durch, und er ist auch zum Akrobaten und Seiltänzer ausgebildet, was er oft auch in Zirkus in der Manege, in dieser Fernsehsendung in Deutschland, vorführte. Ich hatte mich auch immer gewundert, wieso er dann auf dem Trapez auftrat, aber das ist eben der Grund. Seine Jugend hatte eben auch mit dieser Ausbildung zu tun. In Fürth trat er mit Country-Songs vor amerikanischen Soldaten und in Nürnberg bei deren Rundfunksender American Forces Network, AFN, auf. 1954 wurde er in der Washington Bar in Hamburg, St. Pauli, von Jürgen Roland und Werner Becker entdeckt, die dort Talentsucher für Polydor waren. Polydor ermöglichte ihm anschließend von 54 bis 56 eine Gesangsausbildung an der Musikhochschule Hamburg. Und er hat dann seine ersten Schallplattenaufnahmen 1955 gemacht unter dem Pseudonym Federico Quinn. Später nahm er natürlich dann unter dem Namen Freddie Quinn Titel auf, und 1956 wurde er auch der Vertreter für Deutschland beim Grand Prix Eurovision de la Chanson mit dem Titel So geht das jede Nacht, und da wurde natürlich in jedem Jahr die Platzierung nicht bekannt, wenn man nicht sie gewonnen hatte, aber er war also schon damals dabei. 1958 ging er also dann mit einer R&B-Gesangsgruppe, The Manhattans, in eine Rock'n'Roll-Zeit, und später war er im Musikfilm zu sehen mit Schauspielern wie Walter Scherau, Gustav Knuth, Heidi Brühl, Grete Weiser, Heinz Erhardt und so weiter. In der Nachkriegszeit fand er natürlich zu den melancholischen Liedern, die viele von Ihnen vielleicht noch kennen, die meist das Meer der weiten Welt und dem Abschied und Einsamkeit und Fernweh gewidmet sind, Seemannsballaden in tiefem Bariton, Heimweh, heimatlos, die Gitarre und das Meer, Junge, komm bald wieder. Da hatte er seine großen Ein-Nummer-Hits in den deutschen Charts und verkaufte über 60 Millionen Tonträger und zählt neben Udo Jürgens und Peter Alexander zu den erfolgreichsten Schlagerstars in Deutschland und Österreich. Er wurde zum ersten bundesdeutschen Schallplattenmillionär und 1963 hatte sich sein Vermögen bereits versechsfacht. Also er hatte wirklich eine Riesenkarriere in Deutschland und Freddy ist dann in den 70er Jahren, also auch mit seinen anderen Aktivitäten, also mit Fernsehauftritten, Tourneen und so weiter und dem Finale, vor dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 vor 78.000 Zuschauern im Olympiastadion München und 600 Millionen vor den Fernsehstürmen zusammen mit den Fischerchören das Lied »Das große Spiel«. Da aufgetreten. Er trat in Musikshows, Musik aus Studio B, zum Blauen Bock und so weiter, überall auf. Und er ist eben auch, wie gesagt, für Country-Musik dann zum Schluss noch bekannt geworden. Und auch mit seiner Leidenschaft zum Zirkus hat er sich immer wieder auch im Fernsehen gezeigt. Darbietungen und Engagements, da bekam er für den Zirkus Oscar sozusagen. Also von der Sendung Zirkus Zirko wurde ihm eine Ehrung verliehen. Sein Privatleben ist auch interessant. Er lebt in Hamburg und fühlt eine besondere Verbundenheit mit dieser Stadt, da er hier nicht nur als Sänger entdeckt, sondern eigenen Angaben zufolge auch gezeugt wurde, so sagt er. Er spricht 7 Sprachen und singt in 12. In den 50er Jahren lernte er Lilly Blessmann kennen, mit der er bis zu ihrem Tod im Alter von 89 Jahren im Januar 2008 zusammen war. Sie waren verheiratet, aber in der Öffentlichkeit galt sie als seine Managerin. So, und jetzt habe ich für Sie noch einige andere und dazu kommen wir gleich. So, ich bin Susanne Nielsen und erzähle Ihnen heute für mich und Renate Schauer, wir unterhalten uns normalerweise über diese Sachen in einem schönen Gespräch, das Sie auch sicher schon gehört haben in anderen Sendungen, aber heute erzähle ich Ihnen alleine davon. Renate hat mir alle möglichen Namen genannt und unter anderem hat auch Marianne Koch einen großen runden Geburtstag erreicht. Und sie wurde am 19.08. Einem großen runden Geburtstag gefeiert. Bis 1970 spielte Marianne Koch in rund über 70 Filmen. Sie hatte einige internationale Auftritte, so war sie etwa 1954 die Partnerin von Gregory Peck in einem Spionage-Thriller. Das unsichtbare Netz hieß der und spielte 1964 an der Seite von Clint Eastwood in dem Italo-Western für eine Handvoll Dollar. Für ihre Darstellung der Dido Geiss in Helmut Keutners Des Teufels General erhielt sie 1955 bereits das Filmband in Silber für die beste Nebendarstellerin. 1957 spielte sie in Vatersein dagegen sehr die Braut des fast 30 Jahre älteren Heinz Rühmann. 1963 verkörperte sie in dem Straßenfeger Tim Fraser von Francis Durbridge die weibliche Hauptrolle. Erfolg hatte sie vor allem als verlässlicher Kumpeltyp im deutschen Film, als patente Landärztin, das ist natürlich im Fernsehen, 1958 und als die Journalistin in der gleichnamigen Fernsehserie 1970. Koch, die nach eigener Bekundung die brave Frau des deutschen Films war, weil mich das Publikum so haben wollte, durchbrach dieses Klischee 1968 in der Rolle einer freimütigen Lesbierin in Schreie in der Nacht. 1971 nahm Marianne Koch ihr Medizinstudium wieder auf. Mit 43 Jahren legte sie das Staatsexamen ab. 1978 wurde sie an der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München summa cum laude promoviert. Bis 1997 arbeitete sie als Internistin in ihrer eigenen Praxis in München. Seit 1995 ist sie die Schirmherrin der deutschen Hochdrucklega. Und Marianne Koch kennt man auch von Welches Schweindel darf sein, der Lemke-Sendung Wer bin ich? Und in dieser Sendung hat sie eine von vier Raterinnen gespielt über viele, viele Jahre. Und da lag immer ein interessanter zwischenmenschlicher Kontakt zwischen Marianne Koch und dem Publikum, weil sie wirklich die Brave im deutschen Fernsehen war und weiterhin ist. Und wie gesagt, wir gratulieren dann ganz herzlich zu dem runden Geburtstag. Und es ist schön, dass sie sich als Ärztin auch viele Jahre tätig gemacht hat und den Leuten geholfen hat. Katharina Valente ist auch so eine 90-Jährige jetzt. Im Januar ist sie bereits 90 geworden. Sie ist eine mehrsprachige, also vielsprachige italienisch-französische Sängerin, Gitarristin, Tänzerin und Schauspielerin. Valente ist Polyglott, also sie spricht 6 Sprachen und singt in 11 Sprachen. Valente ist zwar vorwiegend als europäische Performerin bekannt, verbrachte aber auch einen Teil ihrer Karriere in den Vereinigten Staaten, wo sie unter anderem an der Seite von Bing Crosby, Dean Martin, Perry Como und Ella Fitzgerald aufgetreten ist. Valente, aus einer in Frankreich geboren und aufgewachsenen Künstlerfamilie, ist französische Staatsbürgerin, hat aber auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Als eine von 4 Kindern wurde sie in eine musikalisch-italienischstämmige Künstler- und Artistenfamilie hineingeboren. Ihr Vater Giuseppe war Akkordeonspieler und ihre Mutter Maria war eine musikalische Komödiantin, das heißt ein Clown. Sie ist oft als Clown aufgetreten. Valente trat auch oft mit ihrem ebenso talentierten Bruder Silvio Francesco auf. 1952 heiratete Valente den deutschen Jongleur Erik van Arno. Entschuldigung, van Aro. Ihre Ehe war während der ersten Karrierejahre von Valente und während ihrer Ehe hatte sie einen deutschen Pass. Das Paar ließ sich später scheiden. Ihr Sohn ist der Sänger Erik van Aro. 1972 heiratete Valente den britischen Pianisten Roy Budd. Sie hatten einen Sohn, Alexander, bevor sie sich 1980 scheiden ließen. Valente spricht Französisch, Italienisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Schwedisch und kann in allen Sprachen diesen Sprachen singen. Darüber hinaus singt sie ebenfalls auf Niederländisch, Portugiesisch, Hebräisch, Griechisch und Japanisch. Valente lebt seit vielen Jahren in Lugano in der Schweiz. 1955 begann sie ihre US-Karriere mit Auftritten mit Gordon McRae in der Colgate Comedy Hour. 1958 drehte sie die musikalische Komödie »Hier bin ich, hier bleib ich« mit einem Gastauftritt von Bill Haley und seinen Comets. Während des Segments von Haley sang Valente ein Duett mit Haley auf einer neu aufgenommenen Version seines Songs »Vive la Rock'n'Roll«. Also Mitte der 1960er Jahre arbeitete Valente mit Klaus Ogermann zusammen und nahm Lieder auf Italienisch und Englisch auf und das bei den Schallplattenlabels Decca und London. Engagiert und direkt dirigiert wurde sie von ihm oder er komponierte. Valente war eine Lieblingspartnerin des amerikanischen Sängers Perry Como und von 1961 bis 1966 8-mal zu Gast in seiner Fernsehsendung NBC Kraft Music Hall. 1964 bis 1965 war sie Moderatorin oder Co-Moderatorin zusammen mit Carol Burnett und zunächst vorher mit Bob Newhart von The Entertainers, einer CBS-Varieté-Show. Sie war häufiger Gast auch in der Dean Martin Show. Damals gab es sehr viel Variety-Shows oder Varieté-Shows, wie man im Deutschen sagen würde. in den US-Fernsehmedien. In Deutschland war sie eine bedeutende Interpretin von Schlagermusik. Dort nahm sie Cole Porters I Love Paris unter dem deutschen Titel Ganz Paris träumt von der Liebe auf, das sich 1954 mehr als 900.000 Mal verkaufte. Das war sehr viel für damalige Zeiten. Im Laufe der Jahre hatte sie Schallplattenaufnahmen und Auftritte mit vielen internationalen Stars. Darunter waren Louis Armstrong, Chet Baker, Perry Como, Ella Fitzgerald, Benny Goodman, Woody Herman, Klaus Ogermann und das Tommy Dorsey Orchestra, Cy Oliver, Buddy Rich und Edmundo Ross. 1959 wurde sie für einen Grammy Award nominiert. Valente war einer der Hauptdarsteller der CBS-Sortenserie The Entertainers. Valente hatte auch drei Auftritte in der Ed Sullivan Show. Abriglia Sciolta, die 1989 aufgenommene italienische Jazz-CD, die in späteren Jahren unter dem Titel Fantastica und Platinum Deluxe wieder veröffentlicht wurde, war ihre weltweit meistverkaufte CD. 2001 veröffentlichte sie mit der Harfistin Catherine Michel ein neues Album Girl Talk. 2003 ging Katharina Valente offiziell in den Ruhestand. 2019 wurde ihr Song Bongo Cha Cha Cha in den Soundtrack von Spider-Man Far From Home unter der Regie von John Watts aufgenommen, der hierdurch zu einer Popularität wieder aufstieg. Im Jahr 2021 wurde der Song auf der Social-Media-Plattform TikTok zum Trend, nachdem lateinamerikanische Länder und Südamerika zuerst und dann auch in Italien und Deutschland über 250 Millionen Aufrufe gesammelt wurden. Am 14. Januar 2021 feierte Katharina Valente ihren 90. Geburtstag. Wir gratulieren. Ihr musikalisches Repertoire umfasst Jazz, Schlager, Pop, Musical, Chanson und Bossa Nova. Bekannt wurde sie überwiegend durch ihren Gesang, sie wird aber auch als Gitarristin und Stepptänzerin erwähnt. Ich möchte hier einmal innehalten, und zwar an diesem Tag, und uns bei den Jubilaren, bei den glücklichen Geburtstagskindern belassen, denn wir haben heute noch einmal Oktoberfest und ich glaube, dass sie für diesen Tag gut ausgerüstet sind mit der schönen Sendung, und wir wollen uns nächste Woche dann mit den Nachrufen beschäftigen von sehr, sehr interessanten Menschen wie Dr. Alfred Biolek, Milva, Gerd Müller und einem Wissenschaftler noch zusätzlich. Und heute möchten wir Ihnen einen ganz, ganz tollen Nachmittag wünschen. Gehen Sie mal aufs Oktoberfest noch. Schauen Sie sich die wunderbaren Theateraufführungen an. Es ist jahreszeitlich bedingt, was da alles aufgeführt wird. Und wir freuen uns auch, Ihnen sagen zu können, es gibt demnächst Oper, es gibt noch mehr wunderbare Theateraufführungen mit den lokalen Theatern in Westflorida und vielleicht auch in Deutschland. Das Florida Orchester ist wieder in vollem Schwung und hat ein ganz fantastisches Programm auf die Bühne gebracht mit dem Zauberlehrling und mit einem wunderbaren Posaunenstück, was unser Marseille-Mitglied des Florida Orchesters aufgeführt hat als Solist. Ganz wunderbar. Und Herr Weiß war das. Und wir möchten Ihnen, wie gesagt, wünschen, dass Sie sich diese Sendung mit den Geburtstagen anhören, und wir bringen Ihnen dann nächste Woche diese interessanten Nachrufe, von denen ich Ihnen gerade gesprochen habe. Wir wünschen den Kessler Twins, Freddie Quinn, Marianne Koch und Katharina Valente noch alles, alles Gute für viele weitere Jahre und dass sie uns erhalten bleiben und vor allem ihre Musik, die sie ja auch im Internet finden können, und ihre wunderbaren auch Tanzaufführungen. Wer weiß, wo sie die alle noch finden können, in alten Filmen und natürlich in alten Videos. YouTube macht's möglich. Am Mikrofon war Susanne Nielsen, die Ihnen einen ganz tollen Tag wünscht, die wünscht, dass Sie nett zueinander sind und dass Sie gesund bleiben und dass Sie kreativ bleiben. Und an der Technik war wie immer unser Produzent Bill Davidson. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye und